欢迎收听 Täglicher Apfel 每日一苹果。德文老师远离我。 让我们来看看今天的对话吧。 Hallo Lukas, hast du schon von der neuen Kunstausstellung im Stadtmuseum gehört? Ja, die über moderne Malerei, oder? Ich interessiere mich sehr dafür. Genau. Sie findet nur noch bis nächsten Sonntag statt. Wollen wir sie am Wochenende besuchen? Gerne. Am Samstagvormittag muss ich zwar arbeiten, aber am Nachmittag habe ich Zeit. Super. Der Eintritt kostet 12 Euro, aber für Studenten ist er ermäßigt. Das ist gut. Ich muss nur daran denken, meine Bescheinigung mitzubringen. Wir sollten die Tickets vielleicht online buchen. Dann müssen wir nicht in der Schlange stehen. Eine gute Idee. Ohne Reservierung wartet man dort oft stundenlang. Ich schaue gleich mal nach. Hoffentlich sind noch Plätze frei. Perfekt, gib mir einfach Bescheid, wenn du die Bestätigung hast. 刚刚那段对话很实用，我们来看看第一句提到的 Kunstausstellung， 也就是艺术展览。 接着 Lucas 说他很有兴趣。 Ich interessiere mich sehr dafür. 这里要注意动词跟固定介系词的搭配。 Sich interessieren für 介系词 für 后面一定要接受格 Accusativ 这就是我们今天的重要语法。 接着 Julian 提到展览直到下周日 Bis nächsten Sonntag 这里的 Miss 也是接受格介系词哦。说到参观博物馆动词是 Besuchen 门票费用是 Eintritt 如果是学生票价会 Ermäßigt, 也就是有折扣，比较划算。 但记得必须带 Bescheinigung, 也就是证明文件。 打算省时间的话，可以在网路上 Buchen, 预定门票，这样就不用 In der Schlange stehen, 在队伍中排队了。 最后 Lucas 提到 Ohne Reservierung, 没有预约的话，在那里通常要等很久。 这里的 ohne 同样也是受格介系词等拿到 Bestätigung 也就是确认信计划就完成了 希望大家今天的博物馆之旅学得愉快下次见